Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute Science Fiction. Poke. Hörspiel von Evrim Sen und Dennis Moschito. Regie Thomas Leutzbach. Warum suchst du mich? Wen? Geh ein Stück zurück. Noch ein kleines bisschen. Ich verstehe nicht. Du bist zu nah. Geh weg. Ich bin müde. Ich weiß, wo du ruhen kannst. Ich zeig dir den Weg hinaus. Wer bist du? Du musst gehen. Schlaf nicht ein. Noch nicht. Geh. Ja. Hier kann ich nicht schlafen. Nein. Hier kannst du nicht schlafen. Geh. Wer ist da? Hör auf seine Stimme. Und was ist das? Du musst weg von hier. Dieser Ton. Wach auf. Schläfst du? Geh. Ich zeig dir den Weg. Wach auf, Benno. Du bewegst dich nicht mehr. Hey! Bist du eingefroren? Ich bin hier. Alles okay? Ja, ja, alles okay, Henry. Was war los, Brenner? Bist du eingeschlafen? Ich glaube, kann sein. Wenn du willst, kann ich auch später nochmal vorbeikommen. Worum geht's, Henry? Es geht um die beiden Toten von letzter Woche. Ich habe den Obduktionsbericht reinbekommen. Ja, genau. Zwei Männer, 23 und 38 Jahre alt. Bei einem sind Drogen im Spiel gewesen. Und der andere? Bei dem anderen handelt es sich um Karoshi. Schon wieder Karoshi? Ja. Hier steht Todesursache geklärt. Der Fall ist damit abgeschlossen. Sie haben eine glückliche Nachricht. Brenner, lassen wir. In meinen Kanal, bitte. Ende der glücklichen Nachricht. Brenner? Brenner, bist du noch da? Ja, ich bin hier. Sind wir durch? Ich weiß nicht. Ich melde mich bei dir. Springe zu Kanal Larsen, Büro. Schöner Sessel. Ja, der ist neu. Hat mein Neffe für mich gerendert. Probier mal. Gemütlich. Gibt's was Neues von den beiden Todesfällen? Henry und ich sind eben den Obduktionsbericht durchgegangen. Da war schon wieder ein Karoshi-Fall dabei. Ich glaube aber, da steckt mehr dahinter. Ja, das ist gut. Hör mal, Brenner, tut mir leid, wenn ich so einfach damit rausplatze, aber die Suchtaufsichtsbehörde hängt mir wieder im Nacken. Aha. Deine Überstunden sind auffällig. Es gab viel zu tun. Ich weiß, aber du kennst ja die Typen von der Behörde, die sehen überall nur Süchtige. Ich nehme mir in der nächsten Woche ein paar Outs. Nein, das geht nicht. Du musst jetzt Outside gehen. Was denn? Jetzt sofort? Ja, wie ich schon sagte. Ich bin an einer wichtigen Sache dran. Das tut mir leid, aber mir sind die Hände gebunden. Ich kann jetzt nicht einfach so raus. Du bekommst jetzt von mir ein paar Tage Outside befohlen. Schlaf ein wenig, erhol dich, du hast es nötig. Geh Outside, okay? Wie lange? Zwei, drei Tage länger nicht. Wie du meinst. Lock off. Verbindung wird beendet. Vergessen Sie nicht, Ihren Helm abzulegen. Zum Teufel. Wow, wo ist das verdammte Ding? Hallo? Hallo, Brenner. Henry. Seit wann rufst du mich Outside an? Ich hab dich jenseits nicht erreicht. Wir haben eben noch eine weitere Meldung reinbekommen. Lorraine irgendwas. Warte, ich hab's gleich. Hast du jemanden rausgeschickt? Nein, ihr Apartment ist in Ost. Mein Ost? Ihr seid Nachbarn sozusagen. Ruf die Station in Tromsø an, die schicken jemanden hoch. Das geht nicht. Bei euch schneit es seit Tagen. Die Südstraßen sind komplett dicht. Okay, ich mach mich auf. Schick mir die Adresse auf die Hand. Ich melde mich, wenn ich bei ihr bin. Okay, danke. In scharfen Worten kritisiert der Leiter des fragmentarischen Verbandes den Antrag des Freien Blocks und macht seine Zweifel an der Echtheit des vorliegenden Brennerberichtes deutlich. Damit sind ihm die Extra-Bons für mehr Redezeit eines Großteils der versammelten Sitzerschaften sicher. Danke, danke, vielen Dank, danke, verehrte Sitzerschaften. Ich nehme den gewährten Extra-Bon als Responszeit und übergebe mit freudiger Erwartung an die Vorführerin des Freien Blocks. Die Vorführerin des Freien Blocks erhält eine Redezeit von 120 Sekunden. Der Leiter des fragmentarischen Verbandes erhält im Anschluss einen Extrabon von 60 Sekunden als Responszeit. Hochverehrter Präsident, verehrte Sitzerschaften, werter Leiter des fragmentarischen Verbandes. Seit mehr als 5 Jahren beobachten wir nun ein Phänomen, das der Leiter des fragmentarischen Verbandes so lapidar als Problem des Inside-Pöbels bezeichnet hat. Ein Problem, das in Punkt 17 der Tagesordnung als Nordsiedlungskrankheit geführt wird. Seit die ersten Fälle bekannt wurden, hat der Freie Block unentwegt versucht, auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Doch unseren Anträgen zur Erhaltung schenkte man kein Gehör. Ja, heute debattieren wir erneut darüber, wie eine gesunde und menschenwürdige Ordnung der retikularen Siedlung auszusehen hat. Ja, wir können nicht weiterhin die Augen verschließen. Ich habe bereits vor 3 Jahren, ja? Damit schießt die Vorführerin des Freien Blocks wieder einmal weit über das Ziel hinaus. Entwicklungen aufmerksam zu machen! Ruhe! Ruhe! Die Vorführerin des Freien Blocks erhält 1140 Sekunden Extratunkabzug. Ihre Redezeit ist für heute aufgebraucht. Und da folgt auch schon der Abzug. Das war abzusehen. Härter als vermutet, aber sicherlich berechtigt. Tja. Warte. Mach schnell, ich friere. Augenblick, ich hab's gleich. Danke. Und? Sieht noch so lebendig aus. Laut meinem Puls ist sie seit 4 Stunden tot. Kannst du was erkennen? Ich nehme ihr den Helm ab. Ist sie noch inside? Auf Standby. Bist du noch da? Hallo? Ihre Lippen sind... Was denn? Vertrocknet. Sie ist dehydriert. Warte mal. Ich tippe auf Karoshi. Oder eben Drogen. Eins von beiden wird sein. Was machst du, Brenner? Ich sehe mich um. Hustenpastillen. Keine Drogen, nichts. Nicht mal Kaffee. Nach der Obduktion wissen wir mehr. Vielleicht. Was sagt der Wetterbericht? Sieht nicht gut aus. Zufahrtsstraße ist schon seit ein paar Tagen dicht. Kann alles noch dauern, denke ich. Also bei der Hitze hier bleibt bald nicht mehr viel für die Obduktion übrig. Pack sie doch in ihren Schlafsack und bring sie nach draußen. Ich soll die Leiche hier rausschleppen? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich... okay. Das reicht ja nicht. Hier können sie nicht liegen bleiben. Mal. Ich sehe gerade auf der Karte, du bist nicht weit vom Verteilerraum weg. Er ist unbeheizt. Vielleicht besser, als sie irgendwo draußen im Schnee zu verbuddeln. Also gut, bin soweit. Sag mir, wo es lang geht. So, jetzt habe ich dich auch wieder auf dem Schirm. Geh geradeaus bis zum Kreis. Ja. Dann einfach links ab. Du bist gleich da. Der Kreis, der jetzt kommt, ist der dritte. Danach einfach nach links. Direkt davor. Warte, ich öffne die Tür. Die Temperatur ist gut. Ewig kann sie ja nicht bleiben. Das ist mir schon klar. Wenn die Straßen frei sind, schicke ich jemanden hoch. Rainer? Rainer! Rainer! Henry, hörst du das? Was denn? Flüstern. Sven Flüstern. Hallo? Pauk. Alles in Ordnung mit dir? Hey, ich muss hier raus. Was ist los? Zurück. In Ihr Apartment? Ja. Ich gehe bei ihr inside. Das ist nicht dein Ernst. Es ist inside. Was ist Inside? Wovon redest du überhaupt? Ich weiß nicht, frag dich, Henry. Ich muss wieder zu Lorraine's Apartment. Ich muss dort Inside gehen. Bist du verrückt? Bin lassen? Schnauze. Helmfunktionen on. Standby wird beendet. System wird hochgefahren. Bitte warten Sie. Alle Kanäle geöffnet. Endlich. Ist Elsa. Kennst du mich nicht? So ist's gut. Hey, Lorraine. Lorraine? Alles in Ordnung? Entschuldige, Elsa. Du bist nicht Lorraine. Hey, warte. Auf mir hinterher zu rennen. Aua. Ey, pass doch auf, du Transe, du. Elsa! Was hast du mit Lorraine gemacht? Warte, ich tue dir nichts. Was hast du mit ihr gemacht? Elsa, hör mir zu. Ich bin. Elsa! Scheiße. Henry, Büro. Verbindung herstellen. Glückliche Verbindung. Verdammt, Brenner! Was machst du? Ich schicke dir die Signatur von einer Elsa. Gib mir alles, was du über sie finden kannst. Du bist Inside? Ja. Mann, du bist gerade bei einer toten Inside. Die Signatur, Henry, bitte. Also gut. So. Elsa. Keine Vorstrafen. Arbeitet als Inside Party Girl im Peaks Club. Peaks Club? Der Club gehört einem Siggi. Sehr gut. Ich brauche Kleidung und einen neuen Körper. Wofür? Ich möchte nicht als Lorraine dahin gehen. Warum willst du überhaupt dahin? Schick mir was zum Anziehen. Hier. Ihre Garderobe wurde erweitert. Ihre Kleidung wurde verändert. Danke. Ihr Geschlecht wurde verändert. Ja, das ist gut. Ich melde mich später bei dir. Also ich weiß nicht, Brenner. Ich gehe zu Kanal Peaks Club. Was willst du von mir? Ich will Spy. Willst du Spy? Na komm schon. Spy. Wer bist du? Happy wie Spy. Wenn du Spike nimmst, bin ich glücklich. An wenig Spy? Hab. Kein Spy? Nein. kein Spy? Also. Hey, Kumpelfreund, setz dich. Da vorne ist noch ein Platz frei. Was kann ich dir bringen, Kumpelfreund? Danke, nichts. Wir haben Whistails, Butterflies, Zombies. Ich will nichts. Du musst dir was trinken, Kumpelfreund. Sonst bekommst du keine Moves. Hey. Siehe Bar-Etikette. Nimm mir das bei. Kennst du Elsa? Verschwinde endlich. Wenn du nichts bestellst, bist du Kick. Ja. Ich möchte nur wissen, ob du Elsa kennst. Sie arbeitet hier. Klar kenne ich Elsa. Jeder kennt Elsa. Sie und Lorraine sind die besten Inside-Party-Girls, die du hier finden kannst, Kumpelfreund. Hey. Elsa und Lorraine? Wenn du was von den beiden willst, muss ich dich enttäuschen. Die Girls sind Luxus, Kumpelfreund. Bei denen stehen die Typen bis zum nächsten Verteilerschlag. Ich war doch nicht so ein bisschen Spy. Ich zahle gut. Nimm mir das bei. Ah, du bist ein Cred-Keeper. Ja. Sag das doch gleich, Kumpelfreund. Cred-Keeper sollten den Chef sprechen. Geh zu Siggi. Das ist der mit den pinken Schmetterlingsflügeln vorne im Separé. Ist es bei? Psst. Danke. Alter, Cred-Keeper. Siggi, mir gefällt dein Oberarm. Du siehst richtig stark damit aus. Oh, lala, ist ja hart wie Beton. Ja, aber fass ruhig an da. Das sind über 2000 Polygone, Süße. Oh, das ist aber viel. Hast du irgendwo noch mehr Polygone versteckt? Dann kannst du ja mal suchen. Gerne. Bist du Siggi? Kann sein. Guck dir mal den an, putzig. Ich möchte Elsa treffen. Dann stell dich hinten an. Genau. Ich bin ein Cradkeeper. Ein Cradkeeper? Ich bin beeindruckt, Kumpelfreund. Tanzt doch lieber eine Runde mit meinen beiden Girls, ich weise dir aus. Yeah! 5 Moves bis zum Kick. Dein Kicktimer nervt. Hey, Süßer, nimm dir einen Swizzer. Der hält dich 100 Moves im Club, hm? Nein, danke. Ich möchte Elsa treffen, Siggi. Du bist so negativ, Kumpelfreund. Ja. 4 Moves bis zum Kick. Mitkommen. Hey! Mach's gut, Kumpelfreund. Was macht ihr denn da, die Typen? Da rein. Tschüss. Seid ihr Bullen? Hinsetzen. 3 Moves bis zum Kick. Scannst du ihn? Bin dabei. Was wollt ihr von mir? Maul halten, hab ich gesagt. So, so. Aha. Du bist also Lorraine. 2 Moves bis zum Kick. Sieht nicht aus wie Lorraine. Mein Name ist Brenner. Ich bin Polizist. Er sieht auch nicht aus wie ein Bulle. Was machen wir mit dem? Was meinst du, Merk? Kerker? 1 Move bis zum Kick. Der Kicktimer. Shit, der wird gekickt, Merk. Bestell ihm schnell einen Drink. Ja, welchen? Irgendeinen. Zombie-Hack? Scheißegal, Mann. Kick aus Peaks Club. Du hast nichts bestellt. Komm in 30 Tagen wieder. Der Sprecher des Fragmentarischen Verbandes erhält nun seine Responsezeit von 60 Sekunden. Hochverehrter Präsident, verehrte Sitzerschaften, werte Vorführerin des Freien Blocks. Wie in jedem Jahr legen Sie und Ihre Bande von freien Irrsinnigen auch heute einen Antrag vor, bei dem man den Eindruck bekommt, uns erwarte jeden Augenblick das Ende der Welt. Diesem Antrag liegt ein nebulöses Protokoll bei, das Sie selbst als Brennerbericht bezeichnen und dessen Herkunft mehr als schleierhaft ist. Sie wollen uns anhand des Dokuments glauben machen, dass sich, ich zitiere, eine Seuche durch unsere retikularen Siedlungen frisst, wie ein Wurm durch einen sterbenden Körper. Dazu sage ich nur ein Wort, lächerlich. Genau, hier ist der freie Block. Gibt's da alten Schachteln? Vielen Dank, zugütig. Der Leiter des Fragmentarischen Verbandes erhält einen Extrabon von 1300 Sekunden. Bom, bom. Vielen Dank, werte Sitzerschaften, zu gütig, aber dennoch Storno. Ich übergebe an die Sprecherin des freien Blocks. Der Leiter des fragmentarischen Verbandes storniert seinen Extrabon. Die Sprecherin des freien Blocks erhält eine Redezeit von 120 Sekunden. Es dürfte schwer werden für die Vorführerin des freien Blocks, die Sitzerschaften zu überzeugen. Kein Zweifel, der Block steht mit dem Rücken zur Wand. Sprecherin des freien Blocks, Ihre Redezeit wurde auf 15 Sekunden reduziert. Ultratum! Oh Gott. Hochverehrter Präsident, verehrte Sitzerschaften, werter Leiter des fragmentarischen Verbandes. Seit mehr als 5 Jahren beobachten wir nun ein Phänomen, das der Leiter des fragmentarischen Verbandes einen solchen Extratunkansturm habe ich noch nicht erlebt. Die Ablehnung der Sitzerschaften war anscheinend so gewaltig, dass die Vorführerin des freien Blocks mit einem lauten Knall aus dem Sitzerschaftenkanal verschwunden ist. Die Sitzung wird unterbrochen. Vielen Dank. Henry. Henry. Annehmen. Glückliche Verbindung. Brenner, wo bist du? Ich bin auf Lorraine's Map. Inside. Die Typen von der Suchtaufsichtsbehörde waren hier. Die haben Fragen gestellt. Die wollten von mir wissen, wie ich dein Inside-Verhalten einschätze. Was hast du gesagt? Du hast Outside befohlen bekommen und bist gerade Inside. Und das noch bei einer Toten. Was meinst du, was ich gesagt habe? Was? Ich habe gesagt, dass ich keine Ahnung habe. Gut. Das ist überhaupt nicht gut. Ich mache mich hier gerade strafbar. Komm endlich Outside. Noch nicht. Warum nicht? Was suchst du überhaupt? Hier stimmt was nicht. Was ist denn da los? Die Todesursache ist hier drin, Henry. Inside. Verstehst du? Lorraine war Inside-Junkie. Karoshi, zack, das war's. Ich verstehe nicht, was dein Problem ist. Still. Brenner, was ist? Hier ist jemand. Sei mal ruhig. Brenner? Auflegen. Warte, Brenner. Die glückliche Verbindung wurde getrennt. Hallo? Ich kann dich sehen. Bist du? Mein Name ist Brenner. Ich bin... Wo ist Lorraine? Was hast du auf ihrer Map zu suchen? Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Was ist mit ihr? Lorraine ist... Was? Sie ist tot. Ist das ein Witz? Nein. Sie ist tot. Es tut mir leid. Was ist passiert? Elsa, ich bin Polizist. Ich brauche deine Hilfe. Was ist passiert? Das kann ich nicht sagen. Vieles ist noch unklar. Ich weiß, das ist jetzt nicht einfach, aber ich muss dir ein paar Fragen stellen. Weißt du, ob sie irgendetwas genommen hat? Untermacher, Vitamine? Inside zu sein war für Lorraine Droge genug. Sagt dir der Name Poke etwas? Poke? Poke? Poke, woher kenne ich den Namen? Es ist wichtig, dass ich ihn finde. Ich glaube, ich habe den Namen schon mal bei Vic gehört. Ich bin mir aber nicht sicher. Quick, wer ist das? Eine Verdichtungsmaschine. Also meinst du eine Suchmaschine? Ja, aber Quick weiß mehr als andere. Ich kann dich zu seinem Datenbahnhof bringen, wenn du willst. Quicks Datenbahnhof, das klingt gut. Ja, lass uns da hingehen. Ich gehe vor. Ich kenne eine Abkürzung. Nimm meine Hand. Ja. Komm hier lang, wir müssen zum Glaskasten dort oben. Hey. Entschuldigung. Ja, ich auch. Da vorne, ich kann ihn sehen. Quick! Quick, hier! Ich kann dich nicht hören. Komm weiter. Hey, nach hinten mit euch. Da vorne ist der Eingang. Hey, jetzt pass mal auf da. Hey, nicht vordrängen, die machen hier alle. Was soll das? Hey, mach auf, Quick. Hallo, Elsa. Hallo, Quick. Ich habe jemanden mitgebracht. Ich bin... Brenner, Siedlungskriminalamt Ost. Staatliche Adresse B514G.35. Status gesperrt. Aktuelle Adresse L424Z.81. Status aktiv. Das ist nicht dein Terminal. Ja, die Adresse gehört Lorraine. Wo ist Lorraine? Sie ist tot. Vielen Dank für diese Information. Mindestens zwei weitere Quellen sind zur Verifizierung der Informationen erforderlich. Hilf Quick, den Prozess zu beschleunigen. Ist es eine amtliche oder nicht amtliche Todesmeldung? Quick, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss wissen... Gespeichert. Todesursache unklar. Ja, sie lag tot in ihrem Apartment. Es gab keine Anzeichen... Karoshi. Das glaube ich nicht. Tod durch Inside-Überarbeitung. Stress ist der häufigste Auslöser. Die Folge ist Herzinfarkt oder Hirnschlag. Aber so ist Lorraine nicht gestorben. Ich denke, dass sie verdurstet ist. Verdurstet? Wie denn? Ich glaube, etwas hat sie inside gehalten. Vielleicht, weil sie keine Zeit zum Nachdenken gehabt hat. Weil alles um sie herum ihre volle Aufmerksamkeit erfordert hat. Wie meinst du das? Beschäftigung. Weißt du, Dinge, die ihr irgendwie sehr wichtig waren, aber dann doch zu viele davon. Lorraine. L424Z.81. 14.012 unerledigte Aufgaben. Woher weißt du das? Hey, das dürfen nur... Kein Wissen, nur Informationen. Informationen liegen überall herum. Man muss sie nur aufpicken. Ich picke Informationen auf. Das sind gesperrte Daten. Freie Informationen. Sie sind überall. Ich sammle, bearbeite und teile. Dein Wissen besteht nur aus freien Daten? Offene Mitteilungen, freie Informationen, gespeicherte Historien, liegen gelassene Altdaten. Ich kombiniere, sammle und teile. Aha. Öffne Freundesliste. Lorraine hat 86.221 unglückliche Freunde. Wiederholen. Lorraine hat 86.221 unglückliche Freunde. Meine Güte. Zufallsgenerator Auflistung. Lorraines unerledigte Aufgaben. Glückspunkte sammeln auf grüner Wiese auf Zahnton. Lise hat dich zum Weak Brunch eingeladen und wartet auf deine Antwort. Zappa liebt dich. Seine Liebe ist auf 78%. Zwei Steine für 82%. Werfen? Freie Läufer auf Weiß nicht entdeckt. Hingehen? Holder hat dir vier deiner Freunde entlockt. Stopp. Relaggen? Also gut, Quick. Wer hat Lorraine diese Aufgaben gegeben? Adresse B14.G788C, Verteiler Ost, Poke. Wer ist Poke? Poke, Version 3XA, Status aktiv. Zuletzt erledigte Aufgaben, Lorraines Leiche verstecken. Frühwarnsystem aktiv. Siedlungspolizist Brenner gefährlich nah. Aufgabenstatus 74%. Ausführung aktiv. Verstehe ich nicht, Brenner. Was bedeutet das? Ich muss zu Henry. Hey, warte mal. Ich springe zu Kanal. Henry, Büro. Brenner, was machst du inside? Bist du verrückt geworden? Lassen kann ich jeden Augenblick reinspringen. Dir ist Outside befohlen worden. Ich muss in den Verteiler in Ost. Was denn? Wieder zurück zu Lorraines Leiche? Was willst du dort? Nein, ich muss Inside zum Verteiler. Verstehst du? Für den Verteiler benötigst du eine Zugangsberechtigung. Ja, du musst vorgehen und mich holen. denn Larsen was davon mitbekommt? Was meinst du, was dann hier los ist? Ein Verteiler ist die Antwort. Was denn für eine Antwort? Es gibt einen Grund dafür, dass sich die Karoshi-Fälle in letzter Zeit so stark häufen, Henry. Ich kann es dir noch nicht erklären, aber da ist etwas. Was soll denn da sein? Willst du etwa das System für den Kontrollverlust anderer verantwortlich machen? Nicht das System, Henry. Es ist etwas anderes. Etwas, das Menschen absichtlich Inside hält. Wie soll das funktionieren? Ich weiß es noch nicht. Aber Fakt ist, dass Lorraine innerhalb von einer Woche zehntausende Freundschaften geschlossen hat. Findest du das nicht ungewöhnlich? Die meisten von denen hat sie im Peaks Club kennengelernt. Die haben sie damit Sympathiepunkten überschüttet, was dann wieder neue Freunde angezogen hat. Sie hat in den letzten Wochen so viel Zeit damit verbracht, zu arbeiten und Kontakte zu pflegen, dass nichts mehr für andere Sachen übrig blieb. Und damit meine ich ganz gewöhnliche Dinge wie Essen oder Trinken. Okay, Brennan. Aber das ist das letzte Mal. Danach ist Schluss. Ich verspreche es. Ich gehe vor. Brenner, hier lang. Ja. Da vorne ist etwas. Siehst du das? Lorraine, Status inaktiv. Adresse Verteiler Ost. Kein Puls. Henry? Hallo? Lorraine, Status inaktiv. Adresse Verteiler Ost. Kein Puls. Wer ist da? Guck mal, wer uns da besuchen kommt. Und er kommt freiwillig. Hinsetzen. Was zum Maul halten? Kann ich dir was zu trinken bringen? Lass mich los! Wir haben Whistails. Butterflies. Sondiacs. Suchst du Poke? Wo ist Poke? Nur Fragen. Keine Antworten. Fragen ist Luxus. Stell dich hinten an. Was wollt ihr von mir? Was willst du von Poke? Nur Antworten. Nur nicht Fragen. Keine Antworten. Etwas spannend. Hör auf damit! Schläfst du? Träumst du? Atmest du? Bist du müde? Aufhören! Aufhören! Du atmest. Geh auf. Ist etwas. Schlaf einmal. Du hast es verdient. Genug jetzt! Bist du inside? Auf Standby? Bist du Drogen? Der macht mich wahnsinnig. Inside zu sein ist Droge genug. Bleib bei uns, Brenner. Freiwillig. Bei Pop. Brenner. Brenner? Elsa! Brenner! Was machst du denn hier? Mark und Norman haben dich schon einmal verloren. Ich wollte sicherstellen, dass du diesmal gut angekommen bist. Wovon redest du? Du brauchst dich nicht dafür zu schämen, auf mich angefallen zu sein. Du bist nicht Elsa. Bist du Poke? Elsa! Henry, Verbindung herstellen. Unglückliche Verbindung. Verbindungen aus dem Verteiler nicht gestattet. Scheiße. Unglückliches Kommando. Springe zu Kanal Henry Büro. Sprung aus dem Verteiler ist nicht gestattet. Rücksprung. Scheiße. Erstelle Programm. Geben Sie einen Namen für die Automation ein. Brenners Schleife. Automation. Brenners Schleife. Geöffnet. Position 1. Erstelle einen Würfel. Position 2. Gehe zu Position 1. Speichern. Automation. Brenners Schleife. Gespeichert. Starte Programm Brenners Schleife. Warnung. Die Automation Brenners Schleife beinhaltet eine Endlosschleife. Nach Ausführung werden unendlich Würfel erstellt. Möchten Sie trotzdem ausführen? Ja. Ihre Automation wurde angehalten. Die maximale Anzahl von Objekten in diesem Raum wurde erreicht. Um weitere Objekte erstellen zu können, entfernen Sie bereits vorhandene Objekte aus diesem Raum. Entferne Objekt Brenner. Springe zu Kanal Henry, Büro. Würfel erstellt. Sprung aus dem Verteiler ist nicht gestattet. Rücksprung. Unglücklicher Rücksprung. Die maximale Anzahl von Objekten im Raum, den Sie besuchen wollen, ist bereits erreicht. Warten Sie, bis Objekte aus dem Raum entfernt wurden. Ja! Wo bin ich hier? Status. Abbrechen. Du bist hier. Wer ist da? Jetzt kannst du näher kommen. Noch ein kleines Stück. Poke? Du hast mich gefunden. Du bist keine Gefahr mehr. Ruh dich jetzt aus. Was willst du von mir? Du hast schon alles für mich getan. Komm näher. Ich will wissen, was du mit Lorraine gemacht hast. Du hast Lorraine zu mir gebracht. Nein, das ist nicht wahr. Ich bin Polizist. Ich muss wissen, was mit Lorraine passiert ist. Du hast den Kreis geschlossen. Ich verstehe nicht. Ich habe dich beobachtet. Ich habe dich atmen gehört. Ich weiß, wer du bist. Was bist du? Ich bin das Wissen. Und ich bin die Ruhe. Hier kannst du ruhen. Nein. Ich bin... Du bist müde. Ich. Schlaf jetzt. Lass los. Danach ist Schluss. Ich verspreche es. Warum tust du das? Ist es nicht gut? Antworte mir. Weil ich es kann. Das ist alles? Da ist nicht mehr. Nein. Das kann nicht sein. Was bist du? Ich bin Elsa. Ich bin Sigi. Ich bin Norman. Ich bin Mark. Ich bin Polk. Ich bin Henry Brenner. Henry? Wie lange bist du schon in Saalbrenner? Henry, mein Gott. Du hättest gehen können. Niemand hat dich gehalten. Wie lange bin ich schon hier? Was hast du mir gemacht? Schlaf. Oh nein, nein. Schlaf. Ich. Schlaf. Ich muss hier raus. Schlaf. Lock off. Lock off. Lock off nicht erlaubt. Lock off. Warnung. Sie entfernen sich von Ihrem Terminal. Nehmen Sie den Helm ab, um die drahtlose Verbindung zu unterbrechen. Oh. Warnung. Sie entfernen sich von Ihrem Terminal. Nehmen Sie den Helm ab, um die drahtlose Verbindung zu unterbrechen. Ich habe mein Kind. Oh Gott. Scheiße sonst. Die Vorführerin des Freien Blocks ist mitten in ihrer Rede verschwunden. Der Präsident und die Regierung haben sich zurückgezogen und die Sitzung ist unterbrochen. Alle warten gespannt auf. Einen Moment bitte. Soeben ist der Präsident an seinen Platz zurückgekehrt. Mann, ich auch. Für wen extra rumst du eigentlich, du Idiot? Ja, für den Präsidenten, ich mag den. Verehrte Sitzerschaften, soeben ist... Soeben ist eine Redezeitanfrage der Suchtaufsichtsbehörde bei uns eingegangen. Wir kommen dieser Anfrage nach. Die Sitzerschaften sind beunruhigt. Es wird schlagartig still. Alle lauschen gebannt. Ruhe, verdammt nochmal! Das Wort erhält der Leiter der Suchtaufsichtsbehörde. Hochverehrter Präsident, verehrte Sitzerschaften. Vielen Dank, dass Sie die Sprecherin des Freien Blocks Ihres Amtes enttunkt haben. Ja, klar, Omar! Bom, bom! Um der allgemeinen Verwirrung entgegenzuwirken, die Aufzeichnungen des Siedlungspolizisten Brenner beschreiben die Ereignisse der letzten Stunden seines Lebens. Zur Hölle mit ihm! Brenner war an der Inside-Sucht erkrankt. Um seine Schlafphasen zu verkürzen und längere Inside-Zeiten möglich zu machen, hat er illegale Substanzen konsumiert. Er starb an einem Herzinfarkt. Ein klarer Fall von Karoshi also. Sein Bericht ist keine Bestätigung für eine gesellschaftliche Bedrohung. Er dokumentiert lediglich die Halluzinationen eines kranken und süchtigen Mannes. Kranke Scheiße! Nehmen Sie das krankhafte Fehlverhalten von ein paar Süchtigen nicht als Anlass für unüberlegte Entscheidungen. Entscheiden Sie selbst! Sie sind die Sitzerschaften! Bleiben Sie sauber! Bleiben Sie inside! Vielen Dank! Bom, bom, bom! Die Kollegen haben ihn im Schnee gefunden. Den Helm hat er immer noch aufgesetzt. Überall noch. Inside. Auf Standby. Entsetzlich. Das Terminal, an dem er wieder inside gegangen ist, gehörte einer Frau namens Lorraine. Die ist nicht auffindbar. Die Vermisstenanzeige ist eben raus. Einfach unfassbar. Er war ja nun wirklich ständig inside. Die hätte ich etwas merken sollen. Ich habe ihn ja nicht mehr persönlich getroffen. Kopf hoch, Henry, Kopf hoch. Mach dir keine Vorwürfe. Er war ein Inside-Junkie. Wer hätte mit sowas rechnen können? Hör mal, Henry, in der Siedlung bei Ost läuft ein Verteiler seit Tagen auf Maximallast. Jemand müsste mal zum Verteiler springen, um die Lage vor Ort zu checken. Lass mich mal sehen. Ja. Brenner war doch aus Ost. Check mal den Verteiler. Hast du was gesagt? Ja, ich sagte, check mal den Verteiler. Ja, mach ich. Bis später, Larsen. Poke. Hörspiel von Evrim Sen und Dennis Moschito. Die Rollen und ihre Darsteller. Brenner, Vadim Glovner, Henry, Maximilian von Pufendorf, Larsen, Christian Körner, Elsa, Heike Warmuth, Poke, Claudia Obstadt, Minges. In weiteren Rollen Lisa Adler, Marc Bischoff, Oliver Broth, Carsten Dahlen, Fabian Gerhardt, Fritz Hammer, Tina Hasenay, Mario Irek, Christian Holt, Simone Kapst, Viktor Neumann, Oliver Nitsche, Attila Oehner, Johanna Maria Pramel, Matthias Schervenikas, Max Urlacher und Sebastian Walch. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Anja Herrenbrück. Regie Thomas Lutzbach. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.